herzlich willkommen. Ja, grüezi wohl. Zu einer neuen Episode vom Outcast. Ich bin der Marco. Und ich bin der Chris. Und heute haben wir einiges vor. Vor allem Kino-Review-mässig haben wir hier Invictus. Der Christoph hat Lovely Bones jetzt auch gesehen. Ah, und noch cool. Dann noch The Book of Eli als unser Hauptthema. Fangen wir aber wieder mal an mit was wir geschaut haben. Und ich sehe da, du hast hier so eine lange Liste. Wie kommt das? Ja, man hat Ferien, Junge. Man hat Ferien. Hat Ferien. Und während Ferien kann man natürlich ganz viele Filme schauen. Ich gehe jetzt nicht jeden einzeln durch, weil das würde sonst auch ein viel Zeit verschwenden. Ich bringe so mit Highlights raus. Also das erste Erwähnenswerte ist Win Yen, oder was man es ausspricht. Win Yen. Okay. Ja, es ist, ich glaube, irgendwas. Wie Nguyen. ist ein Film, unter anderem. Ja. Nein, es geht darum, dass ein Ehepaar nach ihrem Sohn sucht, der seit ein paar Jahren, seit dem Tsunami, verschwunden ist. Und dann gehen sie in den Dschungel hinein, gehen sie suchen und kommen dort langsam auf den Psycho. Sehr effektiv gemacht. Sehr empfehlenswerter Film. Mit wem? Von wem? Von wem? Irgend so ein Franzose. Mit wem? Emmanuel Biard, das war die Femme Fatale aus Mission Impossible Teil 1. Gewesen. Und der männliche Part spielt Rufus Sewell, der liebe Mann, der bei Dark City Theater gespielt hat. Dann, weiterhin haben wir Assassination of a High School President, ein Film, der im Sundance 08 Uhr aufgeführt wurde, in der Hauptrolle vornehmlich junge Schauspieler, aber auch der Bruce Willis, der dort mitmacht. Es geht so um das, ein junger Journalist versucht, in die Schülerzeitung reinzukommen. Versucht, weil es wirklich verzweifelt. Und der kommt darauf, dass er über den Sportchef, also den Sportstar, soll einen Bericht schreiben. Darf ich dich schnell unterbrechen? Du darfst ungeniert unterbrechen. Ich habe jetzt den gerade schnell nachgeschlagen und das ist der, der im Moment überall ausgestellt ist, neu rausgekommen, glaube ich, gerade. Richtig. Wie heisst der? Weil ich habe dann natürlich nur den deutschen Titel im Kopf, für dich die, ja, im Laden gesehen. Der Deutsch ist etwas völlig anders irgendwie. Total etwas anders und ich weiss nicht, was es mit dem Film zu tun hat. Der deutsche Titel ist, du kannst dir überlegen, Lange Lügen, kurze Beine. Okay. Irgendein Sonnenhafen. Ja, genau. Also wer den Film Lucky Number 11 kennt und die DVD schon gesehen hat, das Cover sieht wirklich sehr ähnlich aus. Also. ein sehr witziger Film, der so zwischen Brick und American Pie hin und her kippt. Wenn er sich ein bisschen mehr ernst genommen hätte, wäre es ein Kultfilm geworden. Sonst ist es einfach ja, nette Unterhaltung für einen Sonntagnachmittag, einen regnerischen Sonntagnachmittag. Und der Bruce Willis, Nebenrolle oder? Er ist wirklich eine Nebenrolle, er spielt der Rektor von dieser Schule. Und Simpson kennst du, oder? Also ja. Ich würde sagen, wenn es irgendwann einen Simpson-Movie in Real geht, ich würde sagen, der Bruce Willis verkörpert die Rolle vom Oberschulrat Chalmers, der wo noch Skinner ein bisschen auf dem Latzen antreibt. Sehr witzig, wo sogar ja, Schüler fürs Kaugummi können umbringen. Also er hat ein paar ganz witzige Sachen dabei. From what I understand, you've made a mockery of this entire high school. You seem to think that this is some kind of circus and that I am some kind of clown. I'm not an effing clown. And I am not here to bring joy and love and light and laughter into your effing heart. Now, I'm going to ask you one more time. And this time I expect an answer. Is that gum in your mouth? Ja, 3,5 Sterne gesamthaft für den Film. Ich habe im Hinblick auf das Remake, wo wir das Jahr noch werden sehen, meine Nightmare on Elm Street Box wieder mal vorgeholt. Es gibt ja die schöne Collection mit 1 bis 7. Mhm. Wirklich tolle Special Features auch, kann ich nur empfehlen. Habe ich damals noch für eine Unmenge von Geld gekauft. Code 1. Und jetzt, ja gut. Auf jeden Fall, Teil 1 habe ich nicht mehr schauen. Den kenne ich in- und auswendig. Den habe ich schon oft gesehen. Ich habe Nightmare on Elm Street 2 und 3 geschaut. Ich weiss nicht. Mich musst du nicht anschauen. Das Einzige, was ich völlig gesehen habe, ist Freddy vs. Jason. Oh Gott. Nein. Nightmare on Elm Street 2 gilt als einer der schlechtesten Beiträge von dieser Serie. Ganz einfach, weil dort der Freddy nicht nur in den Träumen vorkommt, sondern plötzlich auch rausgumpen kann und an einer Poolparty Teenager nachjagen kann. Und das Ganze verliert dann den interessanten Fantasy-Aspekt ein bisschen. Und außerdem ist er bekannt für viele homoerotische Anspielungen. Da wird unter anderem in einer Dusche der Sportlehrer mit einem Tüchli auf den Hintern versohlt, bis er blutig ist. Und, ja, da. Also, und es gibt Szenen in einer Bikerbar mit sehr aufreizenden Lederjacken. Oh Gott. Und es ist wirklich witzig. Welche Scharen sind wir jetzt da? Sind wir wieder bei American Pie angelangt? Nein. Und das Ganze kann auch als Metapher angeschaut werden für das Schwulsein, weil der Freddy ist dann in dem Innen und will ausbrechen. Und ist also ein ganz komischer Film, psychologisch sicher sehr interessant. Und hat einen Kultstatus. Und weil er so scheiße ist. Genau. Kriegt von mir also auch einen ganzen Stern. Ein ganzer. Weil es doch noch witzig ist. So darüber nachdenken und so. Genau. Teil 3 hingegen, The Dream Warriors, ist inszeniert worden von Chuck Russell, wo später mit The Mask, Eraser, The Scorpion King noch ein paar Erfolge hat können feiern. Interessant daran ist, dass der Wes Craven, der Schöpfer vom Original, den ersten Drehbuchentwurf geschrieben hat und das Ganze dann umgeschrieben wurde, ist unter anderem von Frank Darabont. Okay. Es ist der Teil, wo der Freddy anfängt lustig zu werden. Das heisst, seine One-Liners bringt. Sein bekanntester One-Liner, den Robert Englund improvisiert hat am Set, ist Welcome to Prime Time, Bitch. nach einem Mord. Und in dem Film geht es darum, dass ein Team von Teenagern alle die gleichen Träume hat und sich so ein Mittel findet, zusammen in diesem Traum dann, sich gegen Freddy zu verbünden und als Team gegen Freddy zu kämpfen. Ist schon Simpson so verarscht worden, oder? Das weiß ich nicht, das haben wir nicht gesehen. Nein. Da spielt der Hausmeister Willy, spielt der Freddy. Ja. Ja, und dann versuchen Bart und Lisa, versuchen dann aufzuhalten. Das ist ganz köstlich, sehr zu empfehlen. Köstlich auch Nightmare on Elm Street 3. Mein drittliebster Teil aus der Reihe. Und was wären denn die anderen? Ja, das Original auf Platz 1 und Wes Cravens New Nightmare auf Platz 2, der siebte Teil, der dann wieder von Wes Craven war. Der ist aber eher lustig, oder? Der ist eher lustig, ja. Okay. Mitmachen tun ist noch interessant. Patricia Arquette in der Hauptrolle, etwa 17-jährig. Und der Lawrence Fishburne als Krankenpfleger, zu den Zeiten, wo er sich noch Larry Fishburne genannt hat. Also, Nightmare on Elm Street 3 gibt 4 Sterne, ist lustig und hat auch wieder ein paar Cast-Members aus dem Original dabei und vergisst auch ganz einfach den zweiten Teil, sozusagen. Weiter habe ich noch gesehen, Breakfast at Tiffany's. Ich singe das Lied jetzt nicht, wenn es recht ist. Ah, das von... Von dieser Band da. Genau. Die Musik spielen und so. Ja, Gitarre. Ja. Singen sie auch. Ja. Breakfast at Tiffany's, Trompete. Glaube ich nicht. Nee. Ein Klassiker, den man muss gesehen haben. Darum frage ich gerade Chris. Nein. Basierend auf einem Buch von Truman Capote. Mit Audrey Hepburn. Und sie ist also wirklich einfach herzig, was sie da für Rehaugen macht. Und es ist also eine romantische Komödie, die durchaus auch heute noch könnte so funktionieren. Geht nach dem gleichen Schema. Außer eben, dass das Ganze halt noch ein bisschen Charme hat. Und Moon River ist übrigens der Song, der dort bekannt worden ist, wo sie mal auf der Feuertreppe außen mit Gitarre plänkert. Und das Einzige, wo natürlich noch ein kleines Zeitzeichen ist, ist, dass der Mickey Rooney, berühmter Komödiant aus dieser Zeit, spielt der japanische Nachbar von der Audrey Hepburn. Also mit Make-up zum Japaner gemacht und also recht rassistisch, also ist noch erschreckend. Ich glaube, der Rob Schneider hat so etwas anderes wieder gemacht in dem Hyrot-Film mit dem... Weißt du wer? Der Rob Schneider? Nein, nicht er, aber der Adam Sandler und den Dicken haben müssen Hyrot. Chuck und Larry. Genau, ja. Chuck und Larry. Das glaube ich etwas. Also, Breakfast at Tiffany's toll und heimliche Hauptrolle ist Büsi. Weil es ist einfach so herzig. Es badet irgendwie in der Küche, im Labor. Muss das ein toller Film sein. Wenn das Büsi zum Hauptdarsteller kommt, weil es so herzig ist. Hast du etwas Besseres gesehen? Also, ist übrigens gut gesehen. Ja. Ist gut gesehen. Yeah. Ich habe etwas Geniales gesehen, aber über das reden wir vielleicht nächstes Mal. Mich scheisse an, jedes Mal mit dir über Mary und Max diskutieren. Jetzt hast du ihn jetzt erspracht. Ja, nein, ja. Das wird nächstes Mal ein grosses Thema sein. Wieder auf Rolling von Mary und Max. 6 Sterne von meiner Seite, der Marco hockt nach seinen 3 rum. Yeah. Und ich werde dann so lange damit nervt, bis ich auf 4 raufgehe. Bis er mindestens auf 4 Sternen ist. Ui. Ja, Büschli, da kannst du dir auch etwas Klasse machen. Gesehen habe ich noch Cry Freedom, ein Klassiker aus den 80er Jahren. Beschäftigt sich so ein bisschen das Thema Apartheid. Gutes Thema, werden wir nochmal drauf kommen. Ja. Ja. Mit Rugby und so. Ah, stimmt. Und es geht ein Film, Denzel Washington und Kevin Kline. Denzel Washington spielt ich kann nicht sagen Rebellenführer, einfach ein Führer von der schwarzen Gemeinde, der auf Dialog aus ist mit den weißen Leuten. Und nachher wird er umgebracht und Kevin Kline seine Rolle ist dann erstens ein Journalist, der dann versucht, das Ganze ein bisschen aufzudecken und so, dass er ermordet worden ist und so. Und er wird natürlich von allen möglichen Seiten, der weißen Seite natürlich, wird er dann daran gehindert. Ich würde sagen, der Film hat gute Botschaften drin, aber, grosses Aber, er wirkt alles ein bisschen abgehackt. Also er hat, glaube ich, ein paar Nominationen für den besten Film bekommen, glaube nicht bei den Oscars, aber ich würde sagen, der Film ist zu der Zeit, wo er rausgekommen ist, einfach ein bisschen für das gute Gewissen gewesen, dass man gewusst, also, aha, da drinnen läuft etwas und so, oh, wir müssen uns jetzt so schämen. Die heutige Zeit geschaut, würde nicht mehr funktionieren, weil ich könnte jetzt so allein anstehen, aber für mich war es eine richtige Enttäuschung. Da habe ich definitiv mehr erwartet. Lang ist er auch, sehe ich da gerade. Genau, er geht 2,5 Stunden und ohne dass eigentlich etwas passiert, es hat riesige Storylücken drin. Und das Buch ist in dem Fall nicht zuerst gewesen, sondern der Film ist zuerst gewesen. Und dann hat man das Buch darüber geschrieben und ich würde sagen, sogar das Buch ist besser als der Film, was darauf basiert. Es hat viel mehr Sachen erklärt und so. Das Buch hat wirklich einiges rausgeholt, aber der Film selber, eine Enttäuschung. Also muss ich nicht auf meine... Nein, das kannst du von deiner To-Do-Liste weglassen. Okay. Du nicht schade, ich sehe eigentlich immer... Al Pacino und Robert De Niro. Und, habt euch fest, Curtis 50 Cent Jackson in Righteous Kill. Don't worry about me, I'm alright. Believe me. I don't know what I was thinking. I just don't know what I was thinking. You know what you was thinking? You were thinking about a 10-year-old girl who had her skull crushed. See, I tried to stop you, but so what? I admired you that day. I admired you, what you did. That was righteous. Herbie Enttäuschung. Man kann es wirklich nicht anders sagen. Also, nicht einmal die zwei, also... Viele sagen, ja, der Film ist ein Zeichen, aber die zwei holen es gar nicht raus. Nein, es ist weder spannend, ich meine, hättest du gerade so einen Arnold Schwarzenegger mit Sylvester Stallone antreten lassen. Action hat es auch keine. Und, aber Carlo Cugino, die Frau, die ist und, schön. Und eben der 50 Cent ist drin. Und jetzt einfach mal, wenn man schon ein paar Filme gesehen hat, nach einer Viertelstunde kann man einfach den Schluss erzählen. Ja, das ist schon so. Ja, also das ist das größte Problem für mich gesehen. Sie meinen dann, sie könnten das mit einem Twist dann schlussendlich nach einer Zuschauer so ein Halbwegs machen, aber der Twist, der ist ja Kilometer. Meilen. Also, Righteous Kill gibt von mir 1 Stern, nicht einmal 2. Nice. Es ist wirklich nicht gut, aber bis ich einen Stern verteile, braucht es viel. Braucht es zum Beispiel Halo Legends oder Untraceable? Ja, genau, es braucht dann so viel, bis, bis mir der Deckel lobt. Halo Legends, wer Geschichten erzählt aus dem Halo-Universum, wer kein Was Gamer ist... Halo? Ist das ein... Kann man das essen? Nein, du kennst ja in der Schweiz sagen ja Grüezi, oder? Ja. Und die Österreicher sagen Servus. Und ja. In Deutschland sagen es... Halo. Ja, genau. Und jedenfalls ist es noch ein Brüdel gewesen. Ich kenne das nur mehr im Zusammenhang mit irgendwie Neil Blomkamp und genau, Peter Jackson. Genau, für Filme. Ich als Nicht-Gamer. Oder? Ja, also für Filme sind anscheinend schon länger geplant. Und jetzt hat man einfach so im Stile von Animatrix hat man jetzt so kleine Kurzepisoden produziert. Also auch wie Animatrix alles animiert. Von verschiedenen Künstlern oder aus dem Osten. Und ja, ich würde sagen, wer da nicht vertraut ist im Halo-Universum, ist schlichtweg aufgeschmissen. Keine von der Story ist wirklich spannend. Es ist eigentlich eine langweilige Angelegenheit. Irgendwann fragt man sich, so, ja, was das Ganze jetzt soll und das große Tamtam. Und es ist schon ein riesiges Universum, das die Halo-Spiele aufgebaut haben. Und ich habe es mit zwei Gamern zusammen geschaut. Und selbst die sind im gewissen Punkt nicht mehr mitgekommen und haben dann sich nur noch versucht, diesen Bildern zu erfreuen. Und es hat gute Bilder drin, aber... ja, gute Bilder hat es auch im Lovely Bones drin und der ist auch nicht gut. Also, Halo Legends ist wirklich nichts und Traceable, wo die auch nicht zu viele Worte verlieren. Schlechte Serienmörder-Thriller mit einer noch dämlichen Auflösung und ganz schwachen Schauspieler. Ja, nehmen wir das jetzt. Angels and Demons habe ich noch geschaut, Extended Edition. Ich würde sagen, da können wir streiten. Gibt es dort Streit? Ich würde sagen, lass mal einen Trailer. For 500 years, a secret society has been planning a war against the church. Professor London, can you help us? This May, it's the ancient Illuminati threat. Their time has come. Destruction of Vatican City through light. From the author of the Da Vinci Code. If I can find the coded path, we can stop it. Tom Hanks. Robert, it's a dead end. No, it's not. This is it. The path is alive. Angels and Demons from director Ron Howard. Angels and Demons von Ron Howard ist die Fortsetzung vom Da Vinci Code, ist eigentlich aber ein Prequel laut Buch, aber sie tun es dann im Film so in einer Szene so abhandeln, dass es dann eben ein Sequel ist. Genau. Bestseller, ich habe keins von diesen Büchern gelesen, ich habe den Da Vinci Code langweilig gefunden. Er ist aber auch scheiße. Und überhaupt nicht toll. Aber Angels and Demons hat man richtig. Das hat mir gepasst. Mir hat es nicht gepasst. Robert Langdon wird zum Vatikan geschickt, um eine Bombendrohungsfall aufzudecken, während dem die Papstwahl stattfindet. Der Papst ist gestorben im Fall. Genau. Und jetzt finden mit dabei der Tom Hanks wieder. Der Obi-Wan, Ewan McGregor. Siehst du schon nur da. Ich glaube, das ist der Grund, warum du den Film gut findest. Im Gegensatz zum Da Vinci Code hat der Film eine simple, geradlinige Story, wo ein Rennen gegen die Zeit ist. Und so ist das Ganze auch spannend. Und, das weißt du. Und vor allem visuell sehr schön mit den roten Papst- und Bischofsgewändchen und das ist toll gemacht und vor allem wenn man ein bisschen schaut, dass sie eigentlich im Vatikan ja gar nichts haben können filmen, dass also da das ganze Set-Erweiterung alles im Computer stattgefunden hat, finde ich es überzeugend und ich habe da nie oft gedacht, oh das ist jetzt nicht echt, wo die da rumrennen, sie haben da den ganzen Brunnen nachgebaut und so weiter und so fort. Und die Story ist absolut abstrus und er weiss wieder viel zu viel und er ist nur da zum Exposition machen und den Leuten zu erklären, was alles passiert ist. Und doch ist das als Pulp-Blödsinn ist es spannend inszeniert, man ist dabei und bietet gute Unterhaltung. Nein, mir hat er überhaupt nicht gepasst. Irgendwie, das, was du jetzt alles angesprochen hast, würde ich wirklich als negativ bewerten. Und irgendwie am Anfang hat man schon gesehen, wie es ausgeht. Sind wir doch ehrlich. Bevor wir jetzt sehr groß spoilern, wir sagen jetzt mal laut Spoiler. Der Schluss mit dem Ewan McGregor, wie er aus dem Helikopter rauskommt, bitte. Was bitte? Bitte. Was bitte? Bitte. was macht er dort? Ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen. Ich habe gesagt, noch einmal schauen, im Kino lang nicht. Aber was macht er? Also er hat Bombe mit der Antimaterie. Genau, er geht mit der Bombe, nimmt den Heli, fliegt mit dem Heli rauf. Kommt raus. Juckt dann raus. Mit und der Heli explodiert. Genau. Ja, yeah. In einer wunderschönen Explosion, die schön gemacht ist. Also ich weiss nicht, dort hätte am liebsten wollen geissen. Wegen wieso jetzt nein, genau? Nein, das ist so ein Hafenkäse. Wieso jetzt genau? Nein, das ist furchtbar. Da kannst du den Rest doch gar nicht mehr ernst nehmen. Weißt, ich versuche wirklich so Filme, die so auf düster gemacht sind, versuche ich so etwas ernst abzugewinnen und so. Und aber du weißt, dass das so Groschenroman-Qualität ist, oder? Das heisst doch also, nicht, das heisst doch nicht, weil der... Wegen dem kann... Du hast es dem jetzt nicht abgenommen, dass der aus dem Heli kommt. Nein, es ist völliger Schwachsinn. Es passt überhaupt nicht in die Story. Vorher die Schnitzeljagd nach den Menschen, die dann erstochen und verbrannt werden. Und weiss, alles in PG-13 Manier, aber extrem hart, weil es ein Studiofilm ist. Ist ja noch. Ja. Nein, ist doch lustig. Es war sind sie immer Sport, das ist ein bisschen... Die ganzen Dan Brown-Bücher sind wirklich grosse Romane, aber da musst du wirklich fürs Kino nicht meinen, dass du jetzt einfach eins zu eins musst abfilmen und dann erwartest, dass man dann... Aber der Schluss ist ja geändert, habe ich okay, gelesen, das ja, mit dem Heli. Ja, aber da musst du nicht erwarten auf den Zuschauer, dass er dann einfach nicht sagt, ja, es ist ja so im Buch gewesen, dann sind wir wieder bei der Twilight-Diskussion aber und so. Aber der Score von Hans Zimmer jetzt auch mal zum Beispiel. Ja, der Hans. Also toll! Der ist wirklich toll. Toll. Ja, wirklich. Ich meine, er macht auch bei schlechten Filmen, wie im Sherlock Holmes Amix. Lassen wir den Sherlock Holmes beiseite bis zum DVD-Review. Aber Angels and Demons gibt von mir 4 Sterne. Spannender Thriller. 2 Sterne. Da bleibe ich hart. Nein. 2 Sterne für mäßige Unterhaltung. Nein. Mir gibt es da nicht. Gut, ich gebe dir noch einen, wenn du noch einen willst. Und dann kommen wir dann zu den News. Ja gut, schauen wir einen an. Leck haben wir gelacht vor ein paar Jahren, wo verschiedene Profikiller Jagd auf den Buddy Aces Israel gemacht haben. Hast du gelacht? Haben. Ich habe mich nur aufgeregt. Es war sarkastisch gemeint. Ah. Smoking Aces hat vor wenigen Jahren mit einem Aufgebot, Star-Aufgebot wie Ben Affleck, Alicia Keys, Andy Garcia, Ryan Reynolds, Ray Liotta, teilweise überzeugt und aber im Kino nicht wirklich. Die Absatzzahlen haben gefehlt und dann nachher haben die durch eine gescheite DVD-Kampagne haben sie dann ihre Kosten doch noch eingespielt. Viele haben sich umgesprochen und gesagt, ey, geiles Film und so, Profikiller und so, gehen so umbringen und kämpfen. Von gehen Joe und so. Carnahan. Joe Carnahan, ja. Wo Narc zum Beispiel. Genau. Er ist auch für das A-Team. Oh. A-Team das Jahr, oh ja. Ja, meistens war es nur peinlich, wir reden über Smoking Aces. Über das 2 reden wir jetzt, oder? Wir reden über das 1, machst du noch eine Einführung. Ja. Es war mehrheitlich peinlich, aber ich denke, schon eine coole Action-Speed. Aber ich habe das Potenzial eigentlich gesehen. Es ist wirklich verschwendendes Potenzial, ich habe wirklich etwas erwartet. Also jetzt Tournament zum Beispiel, so schlechter auch ist, nein, hat irgendwie ist die verschiedenen Killer irgendwie besser genau, eingesetzt. Ja. Genau, das ist wirklich ein verschwendendes Potenzial. Und eben, weil die Idee von den DVD gewinnen, haben sie dann irgendwie gemerkt, so, oh cool, DVD lässt sich Geld verdienen, wüsste was, wir machen das Direct-DVD-Sequel und das Ganze nennen wir Smoking Aces Assassin's Ball. Assassin's Balls? Nein, Assassin's Ball. Okay. Ja, Marco. Die müssen auch Vorgabe einhalten. Ich glaube, das ist dann so ein Porno-Prequel oder weiss doch nicht was. Es geht wieder einigermaßen ums Gleiche, sie wollen wieder einen umbringen und ja, es wird wieder aus allen Rohren geschossen, sagt das jetzt auch Kanonen. Geschossen? Was wird denn aus Kanonen geschossen? Glöhn. Sie gehen auf Tremor-Brüder, also die Nazi-Banden aus Teil 1 kommt auch wieder vor. Also jedenfalls einer davon. Und es ist eine ganze Familie, die sie da aufgefahren haben. Und dann, ja, das schießt jetzt mit Glöhn halt auf die FBI-Leute. Und ja, weitere Schauspieler, ja, John Berenger und Vinnie Jones. Also ich meine, ich bin immer noch bei diesen Glöhn, zu visualisieren. Okay, sie haben Glöhn und was für Glöhn? Glöhn halt. Lebige Glöhn. Es ist völlig gaga eigentlich. Also, die steckt die Glöhne in die Kanone. Wie im Zirkus eigentlich. Und dann schiessen sie in die Bar rein, wo das Ganze stattfindet. Schiessen die Glöhne und die Glöhne haben so alle überall aus der Dynamit, wo dann schön so mit der Kamera voll auf so Zündstuhl gerichtet ist. So wie den alten Warner Brothers Film. Die Glöhne arbeiten für Theodora Stift. Mich hat es zum Lachen gebracht. wo sich jetzt am Lachen gebracht hat, Gnesis 2 nicht wirklich zu empfehlen. Man hätte, glaube ich, auf dem Cover müssen so einen Abdruck machen, wie es heute bei der Zigarette gibt. Einfach bei Gnesis würde dann einfach stehen, bitte nicht unter 3 Promille konsumieren. Ja, nice. Der Film ist wirklich nicht der Rede wert. Nein, Smoky Aces 2. Lümmers. Gut, das war es von was wir geschaut haben. Weiter geht's mit ein paar News. Magst du dich noch an SWAT erinnern? Nein. Auch nicht, gell? Das ist einfach ein Aufblasen. Samuel L. Jackson war dabei. Colin Farrell, Michelle Rodriguez, genau. LL Cool J. Und als Bösewicht Jeremy Renner. Ah ja? Ja, aber die Hurt Locker da gar keine Bombe in Jackson. Siehst du, das weiss ich doch gar nicht. Auf jeden Fall hast du in dem Fall auch nicht mehr so viele Erinnerungen. Dass das ich weiss, dass man das Trommelfeld gejagt hat. Ein lohnenswerter Film ist. Nicht die Action-Unterhaltung. Bitte. Also Hollywood findet ja auch, macht einen Teil 2. Im Ernst? Ja. Wie kommt es wieder auf das? Ja, das habe ich gelesen. Das hast du gelesen? Ja. Wo hast du das gelesen? Jo, auf irgendeinem Blog. Aha, meint wieder einer, müssen sie sich noch melden. Ja. Moonblog.com, glaube ich, um die Quelle. Wird da noch ein bisschen mehr erzählt über das? Oder haben sie einfach gesagt... Nein, sie haben einfach gesagt... Sie haben einfach gesagt, wir machen jetzt mal. Ich wollte das nur erwähnen, weil ich das absolut komisch finde, weil das für mich ein bisschen Direct-to-DVD eher das tönt. Das tönt schwer nach Direct-to-DVD. Das weiss ich natürlich nicht. Aber das tönt nach. Also ich hätte die News gar nicht mehr bringen. Egal. Gehen wir so weit zu den anderen möglichen zwei. Wanted war ein grosser Erfolg. Ich habe den geil gefunden. Stehst du zu Wanted? Ich nicht, weil er so geil gefunden. Er hat so viel Gewalt an Ratten ausgeübt, dass als Rattenhalter ist das nicht vertretbar. Geht ab zu. Und der Webstuhl. Was für ein Scheiß ist das? Was? Der ganze Film ist ein fertiger Blödsinn, aber es wird. Also wie Stealth oder. Moment, nein, Stealth ist ausgemachter Blödsinn, aber weißt du, Wanted hat wirklich. Weißt du, wenn du einen Film siehst, Hauptrolle Morgan Freeman, Angelina Jolie, dann war es so eine PG-13-Sache. Weißt du, so bloß nicht irgendwie viel Blut. Und in dem Film werden Kopfschüsse verteilt, bis am Bach runter. Und das Finale rumt ja endgültig auf. Ich meine. Im Kreis. Wir sagen also es jetzt einfach, nicht. Einfach geil. Ja, da bin ich im Kino, war wirklich geil, aus dem Kino kam, geil. Blu-ray ist zuhause, ich könnte immer wieder umnehmen, das mit dem Zug. Goblin, lassen wir es. Ich bin weniger begeistert, ich finde ihn amüsant. Und man hat lange darüber geredet, SWAT 2, jetzt bin ich wieder beim SWAT. Wanted 2. Ja. Ist gestorben. Wir dürfen begraben, wieder einmal. Ja, dann dürfen wieder mal also man muss ja sagen, Sequel begraben. Also wieder mal, es ist schon lange nicht mehr passiert, oder? Es werden ständig wieder Sequels angedeutet, Sherlock Holmes kommt wieder zur Trilogie anscheinend, Avatar ebenfalls und jetzt Wanted 2 eben nicht. Der Grund ist folgende, Denji will nicht. Spoiler, Denji ist tot. Ist umgebracht worden, also hat sich selber erschossen. Recht kunstvoll erschossen, muss man sagen, im Ende von Teil 1. Und sie hätte, glaube ich, sowieso nicht in den Film hineingepasst. Höchstens, wenn es ein Prequel geworden wäre, aber nein. Also ich muss sagen, ein Film, der keinen zweiten Teil braucht, ist sicher Wanted. Und da bin ich fast ein bisschen froh über die Meldung. Bist du froh? Ich bin auch froh. Also ich bin gleich. Einfach aus anderen Gründen. Ich bin gleich. Wir haben berichtet über das ganze Paranormal Activity Debakel mit dem Kevin Reuter. Wo ja der Film jetzt nicht inszeniert, weil er so 7 muss machen. Auf der... In 3D, ja? Ja, ja, natürlich. Paranormal Activity 2, echt schau. Auf jeden Fall gibt es eine Shortlist von Regisseuren. Und da drauf lässt sich ein nicht gerade unbekannter Mann filmen. Es ist... Der Brian De Palma. Ja. Brian De Palma, wo ja... muss man sagen, in letzter Zeit ein auf dem absteigenden Ast war. Das ist so, sie war letztes Jahr Redacted, oder? Ja. Ein himmeltrauriges Film. Dann Black Dahlia Murder. Wann war wirklich das? Gewesen? Ist Snake Eyes ist er auch noch? Gewesen? Snake Eyes war auch, gewesen, dann hat er noch etwas inszeniert. Der Femme Fatale. Genau. Und früher natürlich Klassiker wie Dress to Kill. Carrie. Mission Impossible, auch nicht zu verachten. Und wohl gesagt. Was heisst jetzt das? Was heisst es das genau? Heisst es, dass man will, da ein bisschen die Filmliebhaber in den Film reinlocken durch so einen Regisseur? Ich würde sagen, das ist eher weniger für die Kinozuschauer als eher wieder für den Brian De Palma. Ich weiß nicht, ob man ihn endgültig irgendwie ein Vertrauen verloren hat von dieser Produktionsfirma. Und ich weiß nicht, ob ein Film, der mit der Handkamera gefilmt wird, dann irgendwie mehr Hoffnungen hat schlussendlich. Ich bezweifle es jetzt einfach einmal. Ich habe ja das Eis nicht gesehen, das hast du aber gesehen. Ja. Brauchst du Teil 2? Nein, überhaupt nicht. Auch nicht. Aber man will natürlich jetzt, wenn man einmal den Saar vom Thron geworfen hat, hat man natürlich Blut oder Gedärme. Geleckt. Oder was auch immer geleckt. Und will natürlich, ich wäre froh, wenn Paranormal Activity 2 würde Saar begraben. obwohl ja Saar 7 der Abschluss sein. Ja, das ist anscheinend auch bald fertig so. Obwohl, da zweifle ich jetzt noch ein bisschen dran, ob das jetzt wirklich fertig ist. Wir haben Scarface nicht erwähnt beim Brian De Palma, das ist ein bisschen schwach. Carlitos Way fehlt das auch. Ja. Yeah. Und der Untouchables. Oh. Ja, also. Oh. Also eben, von solchen Namen zu Paranormal Activity 2 ist halt schon ein bisschen... Ja, das er macht auch den umgekehrten Weg. Ich meine, James Cameron hat Angriff der Killer-Tomaten Teil 2 oder irgendetwas. Oder Piranha. Piranha hat er, ist er die Schuld. Und ja, Brian De Palma, wie alt ist er eigentlich, De Palma? Soll ich das mal schnell sagen? Das kann ich dir sofort sagen. Der 74. Geburtstag am 11. September. Ja, gut. Nein, geh in Rente, Brian, lass sein. Oder vielleicht liegt er ja an der Parkinson und darum spielt er gerade an der Kamera am Anfang für Paranormal Activity. Das war nicht schlecht. Es tut mir leid, Michael J. Fox. Gehen wir weiter! Du bist heute, hä? Nein. Bist du böse? Ist gar nicht wahr. Conan gibt auch ein Reboot. Conan the Barbarian. Original mit dem Arnie. Mit dem Arnie und dem James Earl Jones als Talmadul oder irgend so etwas Bösewicht. Auf die Filmlücke bin ich stolz sogar. Was? Wieso? Das der Original Conan? Das ist doch Hafenkäse. Nein, das ist kein Hafenkäse. Doch. Nein, das ist wirklich jetzt also kein Hafenkäse. Das ist Hafenkäse. Das hat eine der besten Schwertschmiede-Szenen von der Filmgeschichte. Das hat. Schwertschmiede. Es hat Schlangengruben, es hat Indiana Jones Arnie mit Muskeln, es hat einen wundervollen Score von Basil Poledurius, oder wie er heisst, der heute noch im Trailer benutzt wird. Es ist ein super B-Movie und ich finde, du musst das aufholen. Fortsetzungen, alles Silo. Alles Silo. Alles hast du nur mal liegen? Nein. Nein. Gut, dann kommen wir auf der Suche. Ja. Also dann bist du da überhaupt nicht interessiert an diesem Reboot-Dämpfer? Überhaupt nicht eigentlich. Also der Conan selber ist ja castet. Das ist irgend so ein Stargate-Heini. Irgend so ein Rastafari Typ. Aber interessanter ist für uns, der Mickey Rourke spielt den Papa Conan. Tja, jetzt, die Frage ist, was erhofft er sich davon? Ich meine, er hat sich jetzt mit zuerst im 05 mit Sin City wieder ja, in Erinnerung gerufen und gesagt, ah ja, der Mickey Rourke gibt es ja auch noch. Dann mit dem Wrestler auch bei den Kritikern mal. Der hat wirklich überzeugt. Wahrscheinlich immer noch irgendwie so, dass der Oscar nicht gewonnen hat. Also der Sean Penn, ja. Er hat schon einen, ist unfair. Das war gut gewesen. Aber die Diskussion können wir dann wieder diskutieren wie der Oscars. Ja, und Iron Man spielt jetzt auch den Bösewicht. Und ja, als Papi von einem ja, topless. Aber ist das. Ist das der richtige Weg, den Mickey Rourke macht? Oder geht er jetzt nach dem Kritikerfolg wieder richtig Selbstparodie? Ja, eigentlich? Ich würde es schon meinen. Ja. Ich meine, ja, einfach wieder unmöglich zu pushen. Und nein, ja, der ist glaube auch nicht mehr der jüngste Rourke. Ich glaube, der geht schon langsam 60 zu. Lass bleiben, Mickey. Wir haben dich gern als Marv, als Randy the Ram oder auch in deinen Filmen. Ach, 9,5 Wochen oder Year of the Dragon. Lass gut sein, lass gut sein. Du darfst das gerne antun. Aber du kommst nicht mit? Ich schaue es zuerst und dann diskutieren wir wieder. Regie führt der Markus Nispel. Oh. Nochmal einen Grund, Eben, wo bekannt ist durch Pathfinder und Texas das Remake Chainsaw von Texas. Das finde ich aber eins der besseren Remakes von Michael Bay in einer Produktionsfirma. Das ist wirklich gut. Also, der Hitcher hat da zum Beispiel einen Song gesetzt. Hast du den gesehen? Mit dem Schambein? Nein. Mach's nicht. Okay. Weitere Casting, der Matthew Good, besser bekannt als Ozymandias oder so, aus Watchmen, oder gerade erst in A Single Man gesehen, wird gehandelt als Bilbo. Ja. Yeah. Siehst du ihn so klein, oder? Nein, mich ist es ein Steck in der Landschaft. Nein. Ich finde es auch Gerücht. Komisch, aber es muss mal gesagt werden. Gerücht, oder? Fast so wichtig wie der Bilbo ist der John F. Kennedy. Nicht ganz so wichtig. Der wird anscheinend von Matt Damon. Wir haben eine neue Biopic. Da bin ich überhaupt nicht sicher, ob das wirklich der JFK ist. Das ist nicht der Bobby, den er spielen sollte. Habe ich jetzt da ein Seich? Ganz auf der ist ein Seich. Also, dann tu mich berichtigen. Es sollte der Bobby spielen. Der Bobby vom Bobby. Hast du den Bobby mal gesehen? Ich habe den Bobby nicht gesehen, im ersten Wissen. Der ist super. Ist ja super. Der gefällt mir. Aber er kommt dir nie vor selber. Also spielt dir niemand den Bobby. Also nein. Natürlich der Bobby nein. Selber. Ja, aber jetzt hier hat man eben einen neuen Bobby in dem Fall. Der Matt Damon. Ja. Ja. Passend, unpassend. Ich habe den Bobby nicht gesehen und darum enthalte ich mich dieser Stimme. Matt Damon, bleiben wir gerade beim Thema, oder? Oder gerade bei der Person. Ja. Selbstschuld, sage ich da mal. He? Ja. Matt Damon und Jake Gyllenhaal sind beide in Froko für die Rolle von Jake Sully in Avatar. Die haben gesagt, nein, machen wir nicht. Tja, vielleicht haben sie es wollen, ja. Vielleicht haben sie nicht in diesem doofen Anzug rumrennen. Ich glaube eher, die sind jetzt ein bisschen, haben sich ein Kritikerlob erspielt und so. Haben eher in anspruchsvollen Rollen brilliert. Und ja, haben jetzt einfach nicht zurückgehen wollen. Einfach so ein bisschen die Angst vom Zurückgehen, vom möglichen Flop und so. Und ich sage jetzt momentan. Aber was du da erzählst, ist gerade ein kleiner Mumpitz, weil als nächstes kommt Jake Gyllenhaal bei uns mit Prince of Persia ins Kino. Also... Okay, dann nehme ich zurück. Yeah. Ich bin aber froh, hat es hier einen eher unbekannten Star gehabt. Ich war der bekannte Star bei Avatar Sigourney Weaver. Die haben wir speziell rausgestochen. Das wäre ein bisschen komisch gewesen, da mit Matt Damon, finde ich jetzt. Ich bin auch froh, dass sie den Sammy genommen haben. Der hat eine schöne Zukunft vor sich. Hast du noch News gelesen? Also, wer ist das etwa? Shutter Island ist Platz 1. Ja, wer ist so? Ja, gehen wir weiter. Gehen wir doch weiter. Wir schauen uns einen Trailer an zum Remake von A Nightmare on Elm Street. Der Freddy spielt den Rorschach. Every time that I dream, there's always this man. That's his mark, isn't it? Freddy. Oh my god, you've seen him too. Who are you? Remember me. I haven't slept in 3 days. Oh, God. No, just me. When is he gonna stop? What does he want from us? Why are you screaming? I haven't even cut you yet. I wanna wake up! Ja, das ist ein weiteres Remake, produziert von Michael Bay in einer Firma Platinum Dunes. Die versuchen hier jetzt also alle 80er schon nach dem Friday 13th und Texas Chainsaw jetzt auch noch den Freddy wieder zu beleben. Mhm. Wie findest du den Trailer? Ich kenne die Vorgeschichte. Du hast den ersten Original nicht gesehen, also den gibt aber mit, oder? Gut, gibst du mir nicht. Wird dort viel über die Vergangenheit von Freddy erzählt? Ich würde sagen, der Trailer verratet schon recht viel über die Vergangenheit von Freddy. Und ich habe Angst, dass wieder so eine Entmythifizierung wird, wie schon beim Hannibal Lecter, dass man schlussendlich mit dem Typ Mitleid hat. Ich glaube nicht. Glaubst nicht? Weil die Mythologie, die ist schon klar. Also die Eltern von den Elm Street Kinder verbrennen der Freddy. Und er kommt sich dann an den Kindern rächen. Und der Freddy war ein Kindermörder und Pädophile. Hey, und check your girl. Ja, eben. Ich meine, perfekt Casting. Ich meine, das ist genau der Grund, vielleicht, warum ich mich freue auf diesen Film, ist der Jack Earl Haley. Bisher hast du schon gespielt bei Little Children. Ja. Und ich denke, das kommt sicher nicht schlecht. Das Ganze ist natürlich... Ich weiß auch nicht, aber mir wird es langsam langweilig. Mich hat die Michael Bay, Jerry Bruckheimer und so weiter produzierte Filme, die kann man einfach visuell langsam nicht mehr unterscheiden. Nice. Das ist da das hochglanzdreckig, ja, das pseudodreckige, pseudodreckig. Ja, das ist... Ja, es ist ausgelutscht, es ist fertig. Also, ja. Wer führt die Regie beim Freddy? Keine Ahnung. Ja, aber ich würde sagen... Ein Videoclip-Regisseur. Also ist Debüt. Okay. Ja, wir gerade mit dem Debüt soll ein Freddy... ich weiß ja nicht. Gerade beim Lispoli auch gemacht, oder? Ja. Ja, ich würde sagen, ein Film, wo man sich darauf freuen kann. Jetzt auch aufgrund von dem Trailer. Wie im Mikro, wenn du mir das Teil 1 zuerst ausgibst. Gut, machen wir doch das. In einer Woche gibt es schon wieder einen Outcast. Ihr müsst nicht zwei Wochen warten, sondern nächste Woche, weil es ist Oscar Night. Judy Hui, die tollste Nacht vom Jahr. Oder auch nicht, je nachdem. Es gibt einige Änderungen bei den Oscars. Ich weiß nicht, liegt das an schlechten Einschaltquoten, nehme ich jetzt mal an. Das liegt definitiv daran, dass jetzt plötzlich 10 Filme nominiert sind. Genau, dafür wird man natürlich sonst schon ein bisschen straffen. Das macht man zum Beispiel, durch dass man die Nominierten, die für den besten Song nominiert sind, dürfen ihren Song nicht mehr live performen. Das ist bis jetzt immer so ein bisschen als Auflockerung. Zwischendurch ist wieder ein Song performt worden. Das heisst, in einer Stunde ist die Oscar-Nomination durch. Also die Oscar-Veranstaltung. Nein, das nehme ich schon nicht an. Gunnar! Das nehme ich schon nicht an. Thank you and good night. Es wird ja wohl trotzdem noch Montage bis zum Abend. Wie übel. Ja, auf die kann ich zwar verzichten. Egal. Aber die Songs, das finde ich, ich finde es persönlich jetzt schade. Wie stehst du da zu dem? Ich eigentlich auch, weil... Ja, es bringt zwar wirklich nicht mehr viel für die Nominierten. Also ich meine, die Preise sind ja schon verteilt und die Kuverts sind geschrieben und die klar, aber ich finde, es gibt eine Auflockerung von allem, ja, Schnur, ja. Und man kann vielleicht mal ein neues Päckchen Jeep holen in der Küche, oder? Keine Angst, pro 7 bringt er genug. Ja. Für das. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Nein, ich finde es eigentlich auch schade, dass da wieder, es fehlt einfach wieder etwas. Und gerade hätte ich wollen den Jeff Bridges gesehen performen. Hast du wirklich selber gespielt? Weiß nicht. Ja, du. Egal, keine Songs mehr, vielleicht nächstes Jahr. Keine Songs mehr, was aber positiv ist, die Reden nehmen, haben eine neue Regelung. Und zwar dürfen die Gewinner ihre Thank Yous nicht mehr sagen. Members of the Academy, thank you so, so much. And, well, I'm speechless now. I thank you, life, thank you, love. And it is true, there is some angels in this city. Thank you so, so much. Oops. Da ist einfach die Goldstatue abholen und... Ciao. Nein, sie sollen dazu etwas sagen, was ihnen das bedeutet und so ein bisschen die emotionale Schiene fahren. Thank you, this means so much ja, to me. Ja, genau. I was born in the suburbs of and this is, was my dream and so on and so forth. And for anybody who's on the downside of advantage and relying purely on courage, it's possible. Thank yous werden hinter der Kulisse mit einer Webcam gefilmt und die kann man sich nachher im Internet anschauen, was ja dann wahrscheinlich niemand mehr machen wird. Außer die, die schauen wollen, bin ich jetzt halt genannt worden, ja, oder nicht? Da wir in Hollywood wenig Einfluss haben, interessiert uns das wahrscheinlich sicher weniger. Wir lösen schon etwas auf dem Podcast. Was hältst du von dieser Änderung? Ja, es verliert irgendwie seinen Charme, irgendwie das Ganze drum. Ich meine, das Schöne ist eben, dass du das wirklich kannst zeigen, dass es Menschen sind, wirklich Menschen und so. Und die sollen machen, was sie wollen. Und ich meine, die haben so lange auf dem Moment angeschafft und jetzt sagen sie einfach, nein, du darfst jetzt das nicht machen. Ich meine, das ist für den Schauspieler das Größte, wenn er wirklich nicht oben kann stehen und für mich seine Mami oder seine Großmami kann danken und so. Soll es doch nur machen? Ich meine, oder wie schaust du dazu? Jein. Jein. Du hast es einfach langsam gesehen, heisst das. Ja, und ich finde das interessant, weil sie sich vielleicht ein bisschen etwas mehr müssen überlegen, was genau das bedeutet und nicht einfach nur mehr ihre Namen abonnieren müssen. Weil die Momente von den Oscars, die immer wieder wiederholt werden und so, das sind ja schon die emotionalen Reaktionen. Das ist so, ja. Hailey Berry unvergessen. und nicht die Thank Yous von dem her. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Wir können gespannt sein, wie denn die Show aussieht und vor allem, wie lange sie wird gehen. Von mir aus kann sie nicht lang genug gehen, weil es ist ja eh zur Nacht. Da kann man eh nicht mehr schlafen. Ja, tell me about it. Wir haben wieder Top 5 vorbereitet. Hast du auch vorbereitet? Ja, ein bisschen. Ach, du tust immer ein bisschen freestylen. Lassen wir doch dort zuerst freestylen. Ja, freestylen. Und zwar Top 5 von der Oscar-Ärgernis. Das heisst, wo man vor dem Fernseher gehockt ist und gefunden hat, ja, wir fiebern jetzt mit dem mit. Und dann, nein, sicher nicht. Wer hockt da? Wieder der Knarrli auf der Akademie oder was? Nicht gegen den Knurrli, der ist heilig. Ich habe noch Suppe. Du hast noch Suppe, ja. Knurrli-Suppe. Ja. Ja, machen wir nachher, ist gut. ja, ich mache das wirklich jetzt freestyle-mäßig, ich habe eine wirkliche Reihenfolge. Etwas, was schon bei den Nominationen aufregt, fange ich jetzt einmal an. Platz 1 bei mir da, dass The Dark Knight im letzten Jahr nicht nominiert war für den besten Film. Ich meine, was habe ich mich da aufgeregt? Ich meine, ein Film, der wirklich alles dabei gehabt hat, wo über 1 Milliarde eingespielt hat, Kritiker und Publikum sind begeistert gewesen und dann hat einfach der Academy gemeint, nö, also geht überhaupt nicht. Wer hat denn müssen rutschen, deiner Meinung nach? Oh Gott. The Reader, oder? Ja, The Reader. Ich würde auch meinen, der Reader, ja. Der hätte weg müssen. Wärst du froh gewesen, schon nur über eine Nomination, oder wärst du dann auch bei uns gewesen, wenn er es nicht gewonnen hätte? Ich wäre froh gewesen über die Nomination, weil der hätte mir auch ein Zeichen gegeben. Und ja, hätte der Kerl mir auch wirklich gezeigt, ja, wir sind Leute des Volkes. Was sie ja das ja auch nachholen mit District 9 und Avatar und... Aber Avatar hat aber gute Chance. Ich würde eher sagen, District 9, dass der dabei ist, ist, ich kann nicht sagen, ein Wunder, aber einfach am Publikum geschuldet. Weitere Nomination, jetzt kommen wir zu diesem Jahr und ich bitte dich ruhig zu sein. Mary and Max ist nicht nominiert für den Animations-Oscar. Nein, jetzt musst du hören. Bravo Academy. Jetzt musst du hören. Nein, wer ist dort dabei? Ich meine, ab, okay. Coraline, Fantastic Mr. Fox. Und noch irgend so ein Indie. Da ist ja dein Indie, vielleicht ist der viel besser als Mary and Max. Adventure of Kellogg's oder so. Adventures of Smacks and Frosties. Nein, das muss nicht sein. Nein, Mary Max gehört jetzt wirklich nicht dorthin. Das ist ja. Das ist so schön. Aber das ist für nächste Woche, haben wir gesagt. Das ist für nächste Woche, ja. Wir lösen es jetzt. Ah! Ich reg mich auf. Ich habe noch drei. Haben wir noch. Ich lese es mal von dir ab. Was kann ich da agreeen? Oh, die Platz 3 sieht wunderschön aus. Shakespeare in Love gewinnt den Oscar für den besten Film statt Saving Private Ryan. Was soll das? Ich meine, jetzt haben wir wieder so eine Situation. Es heisst auch Avatar gegen The Hurt Locker. Wieder Kitsch-Gag. Na gut, Avatar hat weniger Kitsch. Ich sage es trotzdem, Kitsch gegen Krieg. Und dort hat im 98 hat Saving Private Ryan wirklich unverdient Zweiter gemacht. Schon leid, Anfangsszene, ja. die brennt sich im Kopf ein. Ich weiss noch genau, wo ich da im Kino bin schauen, es hat aussen ein Disclaimer am Kino, ein Textchen geschrieben gehabt, über wie intensiv die ersten 20 Minuten seien und wenn man da schlecht zu Weg sind oder was auch immer, soll man doch 20 Minuten später reinkommen. Das haben sie im Kino aussen angeschrieben. Ja, und das wirklich hat zu dieser Zeit auch so beeindruckt. Und, also Shakespeare in Love ist nett, aber oberflächlich, ja. Ja. Aber Judi Dench hat halt mitgespielt. Spielt sie nein auch mit, aber sie ist auch scheiße. Nein, das ist so ein Ärgernis gewesen. Weitere Ärgernis. Ja, was haben wir sonst noch gehabt? Was hat noch aufgeregt? Du hast keine mehr. Wahrscheinlich fahren wir jetzt noch ein paar ein, aber du kannst also, mal trotzdem deine präsentieren. An. Also, mein Platz 5 ist der Oscar für Kate Winslet für The Reader. Ich würde sagen, der war geschuldet von vielen voran. Sie ist, glaube ich, schon wie viel? Viermal oder weiss aber sie ist dort nicht. Wirklich nicht besonders gut gewesen. Außer, dass sie sich ausgezogen hat, was sie auch mein Gelände für das Academy. Aber sie hat sie auch in Little Children gemacht. Und dort hat sie sonst eine bessere Leistung gebracht. Oder auch im gleichen Jahr in Revolutionary Road. Finde ich bessere Leistung als The Reader. Mhm. Und gerade, muss man das sagen, nebenbei sind nominiert gewesen, zum Beispiel die Meryl Streep in Doubt. Und mein Favorit Anne Hathaway in Rachel Getting Married. Die einfach jetzt besseres geleistet haben als die Winslet in dem Reader. Ja. Ja. Aber der war einfach ihre geschuldet und dann mussten sie es durchbringen. Platz 4 kommt aus dem Jahr 94. Da war der Christoph noch klein. Hallo. Forrest Gump gewinnt den besten Film. Und das über The Shawshank Redemption. Es tut mir leid, aber das ist unfair. Es ist unfair, die beiden zu vergleichen, weil nein. Ich hätte mir so gewünscht, dass Shawshank Redemption ein Jahr vorher oder nachher kommt. Forrest Gump, ich liebe. Das ist so etwas vom Schönsten, was es gibt. Und der Shawshank Redemption auch, ist auch ein Meisterwerk. Und aber der ist doch deutlich überlegen am deutlich? Forrest Gump. Nein. Forrest Gump geht nach so, jo, das ganze Leben in 2,5 Stunden und Sentiment. Ja, nein. Das kannst du nicht vergleichen. Da bin ich eben so froh, dass es bei den Golden Globes gibt zwei verschiedene Kategorien. Es gibt Musical and Comedy und Drama. Yeah. Und so etwas hätten wir in diesem Jahr hätten wir auch für etwas für die Oscar gebraucht. Da hätte Forrest Gump einen Oscar bekommen und das schaust schon gedämpft. Die Filme kann man nicht vergleichen. Jedes ist für sich gesehen einfach genial. Und da wäre es mir auch nicht leicht gefallen, eine Entscheidung zu fällen. Es ist jetzt halt Geschmackssache. Ich finde halt Forrest Gump ein schwächerer Film. Kriegt bei mir halt nur 4 oder 5 Sterne und Shawshank ist bei mir ein 6. Wir sind beide 6, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich mich doch ein bisschen aufgeregt. Hast du dich? Ja. Noch so jung warst? 12? Ja. Nein, dort habe ich mich natürlich noch nicht aufgeregt. Dort habe ich Shawshank noch nicht gesehen. Platz 3 haben wir schon erwähnt, das ist Shakespeare in Love statt dem Saving Private Ryan. Platz 2. Einer von der grössten Aufreger, die es je gegeben hat. Weil ich den Film und den Mensch... Nein. Der Roberto Benigni ist lustig über die Stühle über, gelaufen und «Grazie, grazie!» gesagt und «Everybody, I love you!» Und dann hat den besten Darsteller Oscar bekommen für sein Kasperli-Theater in La Vita e Bella. Man muss es sagen, er hat ein bisschen rumgekaspelt. Und das im Jahr, wo der Edward Norton für American History X nominiert war. Ja, das, also, ich glaube, für das schämt sich der Academy heute noch, wenn sie zurückschaut. Sie ganz ehrlich sein. Nein! Der Edward Norton wird sie noch Oscar bekommen. Und wenn es fürs Lebenswerk ist, er wird ihn noch bekommen. Schade, dass er ihn eben nicht dann bekommen hat, wo er wirklich verdient hätte. Ich würde sagen, das wird wieder so Kate Winslet sagen. Genau, wo er dann für Hulk 2 in Oscar bekommt oder so. Ja, gut. Und mein Platz 1 natürlich auch keine, auch das mit dem Dark Knight. Ja. Beste Film im Jahrzehnt, wird er nominiert? Jahrzehnt? Ist bei dir auf dem 1? Ist bei mir auch auf dem 1 gewesen? Ist bei dir auch auf dem 1 gewesen? Ja. Trotz Hederinge und trotz was sonst noch ist. Ja, ist einfach... Trotz Star Wars. Teil 3. Ja, yeah, ist einfach schade. Wir gehen jetzt ins Kino. Es ist einiges angelaufen. Zuerst gibt es Kurzreviews von mir. Und zwar A Single Man Colin Firth als schwuler College-Professor in den vergangenen Jahren. Was ist es? Ich habe immer einen Durcheinander zwischen 50er und 60er Jahren. Es ist irgendwo dort rum, was sie so Hornbrillen und braune Anzüge haben. Okay. Sein langjähriger Freund, 9 Jahre sind sie zusammen gewesen, wird verstirbt bei einem Autounfall. Und Colin Firth denkt nochmal zurück an die guten Zeiten, lernt einen jungen, knackigen Student kennen und geht sich mit seiner Nachbarin betrinken. So etwas passiert, spielt von der Julianne Moore. Das Ganze spielt an einem Tag. Zeigt also den Tag, wo er die Nachricht bekommt vom Tod von seinem Freund. Und das Ganze ist ein Tour de Force von Colin Firth. Er ist super. Man kann sich die Szenen denken, die als Oscar-Clips eingespielt würden werden. Der Film selber ist jedoch Hafenkäse. Jetzt kommen dann wieder die Leute aus dem Gebüsch führen, die sagen, das ist ein Kunstfilm von einem Modedesigner mit wahnsinnig schönen Kameraaufnahmen und ich habe den Film einfach nicht begriffen, weil ich lieber die Leute vergessen Popcorn, Kino. Die Leute vergessen einfach eins, ein Film kann noch so gut sein, wenn nicht unterhalten, ist er einfach scheiße. Ja, er ist einfach, es passiert nichts, es ist ein Tag und es passiert nichts. Es ist alles extrem mit Zeitlupe und extrem künstlerisch in Szene gesetzt. Aber Zeitlupe können wir nicht. Ja, aber das nützt nichts. Der Film ist einfach, es passiert nichts. Und der Schluss, nein. Nein, also leider nur 2 Sterne, der kritisch hochgelobte Film. Würde mich jetzt noch interessieren, was der Chris würde meinen, aber... Der Chris wartet auf dich. Ich würde natürlich lieber Nein schauen. Obwohl wir gesagt haben, nein, nicht suchen. Ein riesen Wortwitz, jetzt findest du wieder. Ja, ich bin leider Gottes in Nein rein. Habe mich blenden lassen von schönen Frauen wie Penelope Cruz und wie es sonst noch heissen. Sorry, nicht der Rede wert, das geht um ein... Jetzt mache ich es ja trotzdem, wo ich gesagt habe, nicht der Rede wert. Ja, es geht um den Daniel Day-Lewis, der ein Regisseur ist und 10 Tage vor Drehbeginn das Drehbuch nicht mehr geschrieben hat. Er ist auch Drehbuch. Eigentlich, wie es jetzt läuft in Hollywood. Ja, dann wird einfach irgendeinen Film genommen, das 2 hinterher gesetzt und dann hat man sein Drehbuch. Ja, es ist... Nein, ich weiß nicht, darf man das als Film bezeichnen? Ich meine, es ist keine Spannung vorhanden, die Person ist einem unsympathisch und er schläft einfach mit allen Frauen und dann nachher völlig deplatzierte Musical-Nummern sind, wo dann ein paar sind wirklich zum Mitsteppen ein. Aber es ist ja ein Musical, wieso deplatziert? Es passt einfach nicht rein. Sagen wir mal Moulin Rouge. Moulin Rouge war wirklich schön, gewesen, weil er hat mit all seinen Liedern, egal ob Songs von Kiss, von den Beatles, sogar von Queen oder Nirvana. Es hat einfach, das Ganze hat reingepasst. Ich meine, das ist fliessend in Filme gegangen, hat etwas wirklich zu tun gehabt. Bei Nein ist es oft einfach die Selbstbeweihräucherung von dem Regisseur gewesen. Nicht viel mehr. Und ja, ich meine, wenn man sieht, dass er scheiße ist und mies gelohnt ist, dann kommt wieder Kate Hudson und sagt so, ach, du bist so toll und du bist so lässig und so. Ja, schön, aber der Handlung ist überhaupt nicht dienlich. Es nervt eigentlich nur und sonst ist der Film einfach ein grosses Ärgernis. Man quält sich wirklich durch die Filmtour durch. Man kann sich noch freuen an Penelope Cruz in Strapsen, aber für das müssen wir sicher nicht für das ins Kino säckeln, geschweige denn sonst irgendwann mal Geld ausgeben. Du hast uns besser bedient mit Filmen mit Vicky Cristina Barcelona oder das Original von Vanilla Sky. Aber Lochoches, oder wie der geheißen hat. Nein, wirklich eine totale Enttäuschung. Man hat es gewusst, man hat es eigentlich gewusst, dass der doof ist. Erst mal als Oscar-Kandidat gehandelt worden. Aber dann hat Daniel Day-Lewis aber hat der. Der hat auch genügt. Hat den Golden Globe-Nominierung bekommen. Ja, man lohnt es jetzt ein. Nein, man hat gewusst, dass Nein einfach Nein ist. man geht dann trotzdem schauen und wird doch nur bestätigt. Ja. Ich will nicht sagen Enttäuschung, weil man hat es ja gewusst, dass es eine Enttäuschung ist. Man kann wirklich um einen Flop reden. Die Kinotäuschung von diesem Jahr, Nein, von Rob Marshall, der vor wenigen Jahren noch den Oscar gewonnen hat für Chicago. Ja, ich wäre es fertig. Wärst du fertig? Ich wäre fertig. Gut, dann gehe ich nochmal zu meinen Professoren in den 60er Jahren. Das mal aber in England, An Education. Das erste Drehbuch von Nick Hornby. Er ist ja sonst bekannt als Buchautor, High Fidelity, Fever Pitch, Long Way Down, About a Boy. Und er hat jetzt hier also das Drehbuch geschrieben über eine 16-jährige Schülerin, die, vielleicht ist sie auch schon ein bisschen älter, die kurz vor dem Abschluss steht, vor der Matur, und von der Familie eigentlich ein bisschen unter Druck gesetzt wird, jetzt in Oxford zu studieren. Sie lernt dann einen älteren Mann kennen, gespielt vom Herr Sarsgaard. Und da entführt sie dann in die Welt vom Intellektuellen, von der französischen Film, von der Jazzmusik, von der Literatur, der Kunst und so weiter. Und sie verliert sich dann ein bisschen in diesem Kreis inne. Die Eltern sind natürlich auch schwer beeindruckt von diesem Typ. Und so entwickelt sich dann die Geschichte. Der Film ist gut, hat mir gefallen. Vor allem Hauptdarstellerin Carey Mulligan ist, glaube ich, wirklich ein Star am Aufsteigen sozusagen. Also die muss man beobachten in Zukunft. Die bringt wirklich eine super Leistung. Einige von den Figuren sind mir jedoch einfach so unsympathisch gesehen. All die pseudo-intellektuellen, hochgestochenen, wir müssen jetzt da irgendwie Jazzmusik hören und französische Zigaretten rauchen dazu und dann sind wir etwas Besseres als alle anderen. Die Figuren habe ich eine gewisse Antipathie gehabt. Aber trotzdem. Ist ein bisschen fröhliche Leute. Trotzdem macht sie dann einen guten Story-Arc durch. Und vor allem der Alfred Molina, also ihr Vater, ist eine Sensation. Wirklich sehr witzig und das Drehbuch auch sehr toll. Und ein guter Film mit zwar immer wiederkehrenden Themen, die wir auch schon gesehen haben. Zum Teil Spoiler. Hat es auch ein bisschen einen richtigen Fischtank mich erinnert vom Mädchen, wo Träume vorgestellt bekommt und dann am Schluss realisieren muss, wie hart das richtige Leben eigentlich ist. Und 4,5 Sterne für An Education. Gehst du nicht schauen? Ich kann nicht schauen, nein. Gehst du nicht schauen? Das ist ein DVD-Film. Selber schuld. Ich habe nein geschaut, das lange. Dann habe ich noch gesehen an der Vorpremiere Shutter Island von Martin Scorsese. Ich hoffe, du kannst bis nächsten Sonntag reingehen. Das wird passieren. Weil da gibt es einiges darüber zu reden. Shutter Island. Bis jetzt kann ich einfach sagen, geht einfach schauen. Shutter Island ist eines der grossen Themen nächste Woche. Natürlich mit auch Alice in Wonderland. Genau. Wir kommen zu den drei Filmen, die wir zusammen gesehen haben. Oder zumindest beide gesehen haben. Zuerst nehmen wir doch nochmal The Lovely Bones auseinander, wo ich schon mal kurz darüber geredet habe. Du hast nicht viel geredet darüber, du hast mich gelästert. Ich habe mich gelästert. Fangen wir zuerst einmal ein bisschen ohne Spoiler an und dann denke ich, müssen wir noch 2-3 Minuten in den Spoiler reingehen. Lovely Bones hat mir ja überhaupt nicht gepasst. Mit welchen Erwartungen bist du da reingegangen? Und mit wie bist du rausgekommen? Tiefen Erwartungen. Und ja, wieso? Ja, den man so oft erzählt hast und so. Glaubst du mir? Ja, für einmal, ja. ich weiß nicht. Das, die ganze Sache ist irgendwie mühsam. Und nein, es ist einfach nichts. Ding. Die Schauspieler, abgesehen von Stanley Tucci, unterirdisch. Also sie ist also auch nicht schlecht, oder? die blauen Augen haben einfach aufgeregt. Aber an einem gewissen Punkt, da kann sie ja nichts dafür. Das perfekte Mädchen, so blond und schön glänzige blaue Äugli. Nein, dafür nicht sein. Ah ja, ein bisschen off-topic. Caroline, du hast so schöne blaue Äugli. Habe ich gesagt, verreise, es ist eine blaue Augen. Klim und Caroline, für die, die es nicht kennen. Das ist jetzt gut gewesen. Nein, die Person regt einfach auf und... Was ist mit der Grossmutter? Ich meine, Susan Sarandon hat sich jetzt öffentlich darüber beklagt, in dem Film gespielt haben, habe ich gelesen. Es passt nicht rein. Da kommt irgendwie plötzlich so eine Slapstick-Komödie irgendwie rein für ein paar Szenen. Sie spielt die Alkoholikerin, kettenrauchende... Grossmutter. Braucht es nicht. Überhaupt. Das dann liegt das total quer in dem Film rein und hat es einfach hin und vorne. Dann gibt es noch das komische Mädchen, das ein einen Hang zum Übernatürlichen hat, wo irgendwie auch nicht richtig aufgelöst wird. Es gibt zwei gute Szenen in dem Film. Das ist die, wo die Tat basiert, wo die ist Stanley spannend. Tucci das Mädchen in sein Versteck runterlockt. Plus, wo die Schwester dann im Haus vom Mörder nach Beweis sucht. Aber ich würde sagen, diese Szene ist verhauen. Ich meine, sobald er merkt, dass sie rum ist, ist es eigentlich schon fertig. Dann kommen wir jetzt auch schon zu Spoilers. Also wer Lovely Bones noch schauen will, Gott behüte euch. der spult jetzt 5 Minuten weiter. 5 Minuten? Keine Ahnung, einfach ein paar Minuten. Oder auch, sie findet das Tagebuch im Haus vom Mörder in dieser Szene, die Schwester, und gibt dann das nicht den Eltern, weil gerade die Mami heimkommt von... Also, was soll das? Und überhaupt, was soll das? Die Mutter, es gibt eine kleine Beziehungskrise, wegen dem im Buch anscheinend auch Affäre zwischen einem Polizist und der Rachel Weisz, ihrer Figur, wird hier weggelassen. Dafür geht sie Orangen pflücken und verschwindet einfach aus dem Film und kommt dann wieder mal. Und ist Rachel Weisz, die ich sonst gerne sehe, auch völlig verschwendet. Und die ganzen Himmelsszenen mit der Modeschau. Himmeltraurig, oder? Der Roger Ebert hat den Punkt aufgebracht, den ich auch noch interessant finde, ist, dass man kann kleine Mädchen umbringen und vergewaltigen und nachher hüpfen sie irgendwo im Zuckerwattenland rum. Also das ist echt nicht fraglich. Ja, total fraglich. Der ganze Film ist fraglich. Ich weiss nicht, was ist die Botschaft von dem Film schlussendlich? Sind keine Vergewaltiger schlussendlich werden vom Eiszapfen umgebracht? Oder? Das ist also der Beste gewesen. Am Schluss geht der Eiszapfen auf Stanley Tucci und er geht einen Hügel da ab. Auch völlig cheesy aus einem B-Movie raus. Und es ist so, das ist das ganze Problem. Es gibt B-Movie-Elemente, Slapstick-Elemente, Krimi-Elemente, Fantasy-Elemente. Und dann wird es eigentlich ein menschliches Drama sein und das ist es als Letztes. Ich sage, du hast einen sehr schönen Kommentar reingeschrieben ins Forum, mit dem du geschrieben hast. Er versucht in so vielen Genres zu bestehen und er fliegt jedem auf die Fresse. Der hat mir sehr gut gefallen. Also, nein, Lovely Bones hat einen Fisch, einen Vogel. Nein. Gut, haben wir das auch los. Nein, dass wir darüber geredet haben. Nein, ist wirklich, es ist so schade. Ich meine, Peter Jackson, ja, wird jetzt heavy. Wird wieder heavy. Kritischer angeschaut, ja. Ah, wird wieder heavy, ja. Approach vielleicht. Du hast noch den zweiten Teil von der Millennium-Trilogie gesehen, habe ich gehört. Ja, habe ich auch gesehen, ja. Der war enttäuschend. Der ist ja auch gerade gestartet. Wolltest du da etwas sagen, oder? Wolltest du es unter den Teppich wischen? Nicht unter den Teppich wischen, einfach eins, zwei, oder in die IKEA bringen. Wer Teil 1 gesehen hat und gut gefunden hat, wird enttäuscht sein von Teil 2. Es ist verschwendetes Potenzial, dort eigentlich mit einem völlig überdrehten und völlig schwachsinnigen Schluss. Aber man muss es wahrscheinlich gesehen haben, weil Teil 3 kommt schon dieses Jahr. Im Juni kommt bei uns, das sind Kinos. Ja. Auch so ein Zwischending, wo... Nennst du noch für das DVD-Release vom 2. vorher, nicht? Könnte knapp werden. Aber ich habe ihn noch keinen gesehen. Teil 1 kann ich wirklich empfehlen, aber Teil 2 ist, ja, also das Mittelding, man muss es gesehen haben, um dann nachher eventuell Teil 3 können zu schauen. Nein. Ist eine Enttäuschung nach der Wolfman gewesen und ich habe nur einen Scheißfilm geschaut, irgendwie. Invictus denn auch? Wir kommen zum Review von Invictus und lassen den Trailer. Today marks the beginning of a new era in South Africa. He was a prisoner. As President Mandela takes office in Pretoria, he became a president. This country is hungry for greatness. We need your help. What did he want? I think he wants us to win the World Cup. It was a game that changed the world. Morgan Freeman. This is the time to build our nation. Matt Damon. This is our destiny. A Clint Eastwood film. Invictus. Rated PG-13. Starts December 11th. Invictus geht unter Nelson Mandela. Ein Liebeskalb. Ja, fast zu lieb in dem Film. Wie er mit der Rugby-Mannschaft von Südafrika, der Springboks, wott gegen die Apartheid kämpfen, weil Sport ja bekanntlich zusammenführt. Das Team ist schlecht, es ist aber bald die Weltmeisterschaft im eigenen Im Land. Land, ja. Also holt sich der Nelson Mandela, der Captain von der Springboks, gespielt von Matt Damon, ins Büro für einen Tee und sagt ihm, wie wichtig das fürs Land ist und so weiter. Und ja, lassen wir es mal da dabei. Morgan Freeman zu Recht für einen Oscar nominiert. Ich habe Nelson Mandela leider noch nie persönlich getroffen. Ich weiß nicht, wie der ist. Ja, ich weiß nicht recht. Matt Damon zu Recht für einen Oscar. Nein. Matt Damon überhaupt nicht. Ist er eigentlich nominiert für die Departed? Ich würde sagen, eher für so eine Rolle sollte man jemanden nominieren und nicht für so etwas. Ja, aber er hat recht... Ja, er hat Muckis zugelegt. Aber für das hat nicht mal Edward Norton einen Oscar bekommen. Ja, und der südafrikanische Akzent hat er auch nicht unbedingt besser drauf als Leonardo DiCaprio und Blood Diamond. Das ist so, aber der ist nominiert worden. Jo. Also Darsteller ist... Also mir hat der Morgan Freeman sehr gefallen. Er wird fast ein bisschen als Heiliger dargestellt. Das ist so, ja. Ich hätte es interessanter gefunden, vielleicht. Gut, ich kenne den Menschen auch nicht persönlich, aber er wird jetzt wirklich nur 100% positiv und absolut lieb und... Es ist eigentlich ein Versöhnungsfilm eigentlich, dass wir alle Menschen zusammenleben, egal welche Hautfarbe und so. Die Absichten sind sicherlich gut, aber... Es ist aber auch ein Sportdrama. Ich muss jetzt noch sagen, dass es von Clint Eastwood ist. Das haben wir nicht erwähnt, was ja eigentlich noch wichtig ist. Darum auch eine Überraschung, dass der nicht bei den besten Filmen ist oder besten Regie und so, was sonst eigentlich beim Eastwood... gang und gäbe ist bei der Oscar-Verleihung. Für mich, die erste Hälfte habe ich super gefunden. Herrliche Szenen, wo die Security-Einheiten vom vorherigen Präsidenten müssen mit den Farbigen jetzt zusammenarbeiten. Die ganze Geschichte eben tut dann aber in Sportfilm abtreiben. Wir haben am Schluss sage und schreibe 20 Minuten Rugby. Mit allem, was dazugehört und das kleine Team, der Underdog, schlägt alle, es ist wieder die Story. Und da dreht es einfach am Schluss zu fest aus dem Kitsch. Es war lustig, wie wir im Kino gesessen sind. Bei dieser Szene, ich muss es vielleicht mal schildern. Ein Strassenkind, ein schwarzes. Sammelt vor dem Stadion, es kann ja nicht rein, oder? Sammelt Abfall. Hört im Polizeiauto von den weißen Polizisten, hört das Spiel live übertragen. Und zwischendurch schneidet es immer wieder zum eigentlichen Spiel. Und man kann wirklich immer vorhersagen, was der nächste Schritt ist, wenn man zurückgeht zu dem Kind. Zuerst sitzt es im Polizeiauto drin. Jetzt ist es wichtig, zuerst schickt es weg, dann bleibt er in der Nähe, damit er etwas mitbekommt. Ja. Dann sitzt er im Polizeiauto. Dann kriegt er ein Skoki. Dann kommt er ein Skoki über. Also, ich meine, vor 5 Minuten hätte sie ihn wegschicken. Dann dann gewinnen sie, glaube ich, oder? Yeah. Dann gewinnen sie und dann tragen sie ihn auf Hände und rühren dann in die Luft und so und fangen ihn dann auch wieder, weißt du? Also, nein, das sensationell. Ist sensationell. Nein. Sport nein. Bringt eben alle zusammen. Ja, innerhalb von 5 Minuten. Das ist ja. Schön. Das ist doch wunderschön. Also, Invictus, ich bin 4 Sterne für die erste Hälfte, 2 Sterne für die zweite. Geteilt durch 2 gibt 3 Sterne. Gut, ich habe mich nie gelangweilt. Ich bin eigentlich unterhalten worden. Es hat eben tolle Schauspieler. Die Inszenierung Eastwood typisch relativ simpel. Und trotzdem ist irgendwie nicht viel hängen geblieben. Mhm. Ja, bei mir eben auch das Gleiche. Ich komme auf 3,5 Sterne und wo ich dann darüber nachdenke, dann gute Absichten hatte, ja eigentlich. Und darum runde ich das jetzt einfach mal auf 4 Sterne auf. Gut, dann hat es stündlich schon geschlagen. Schon länger. Wir sind in einer Stunde 13 und jetzt an dieser Stelle beim Trailer von Bookerville. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, on January 15th, I will fear no evil. Experience the first must-see movie of 2010. The Book of Eli is a visually awe-inspiring epic that will rock your soul. Denzel Washington is phenomenal. He's at the top of his game. It's brilliant and mesmerizing every step of the journey. Bookerville ist der neue postapokalyptische Film von den Hughes Brothers mit dem Denzel Washington, Gary Oldman und der Mila Kunis. Und mein Kätzchen hier tut das Ganze mal zusammenfassen. Was geht? Es geht um den Denzel Washington, der ein bisschen, ja, in der Landschaft umeinander läuft. Also nachher, es ist etwas passiert. Es ist etwas Schlimmes passiert. Schlimmer als die Schweinegrippe und Vogelgrippe und was sonst noch Viechergrippe es gegeben hat. Es leben nur sehr wenige Menschen und er hat den Auftrag, er soll ein Buch nach Westen bringen. Und jetzt läuft er einfach und läuft und läuft und wenn er nicht gerade am Laufen ist, dann schlaft er oder isst er und dann läuft er wieder und irgendwann kommt er mal in ein Dörfchen, wo dann der böse Gary Oldman hockt und auf die Suche nach eben dem Buch ist, wo der Denzel umdreht. Ich würde sagen, das ist die Story und das hat auf einem Bierdeckel Platz. Also, das war einfach neu gewesen. Jetzt wollte ich jetzt gerade fragen. Postapokalyptische Filme gibt es viele. Wo auf der Skala ist der Book of Eli hier anzusiedeln? Ja, ich würde sagen, im unteren Drittel ist jetzt alles. Im unteren Drittel? Also. Im unteren Drittel. Bei dir im Mittelfeld? Nein. Ich weiß es noch nicht. Weiss ich kann es noch nicht so ohne Spoiler da groß drauf eingehen. Aber ist doch eher unten. Ja. Zum einen mal passiert jetzt auch wirklich wenig in diesem Film. Es wird auch viel geschwätzt. Es fängt typisch an, der einsame Mensch in der Wüstenlandschaft. Es ist ein Western, kann man so sagen. Der Held kommt in eine Stadt, rumpt dort auf. Mhm. Visuell hat es mir noch gefallen. Fast schwarz-weiß gehalten, wie halt die Filme manchmal so aussehen. Eigentlich auch nicht originelles. Der Denzel ist immer toll anzuschauen, vor allem wenn er ein bisschen anstritt, was er in ein paar Szenen macht, was wirklich coole Momente sind. Der Gary Oldman hat Spass und er übertreibt wieder ein bisschen, aber wir kennen nichts anderes von ihm eigentlich. Das Ganze hat mehr Zeitlupe als ein Fußballspiel mit Verlängerung. Und Penalty schiessen. Immer wieder läuft der Herr Washington oder andere Leute in Mega-Zeitlupe heldenhaft um. Stilistisch doch ein bisschen übertrieben. Viele Zeitlupen, dann auch so Bad Boys 2 Kamerafahrten. Also grundsätzlich eher ein schwaches Filmchen mit schwache Auflösung. Und ja, ich gebe 2,5 bis 3 Sterne für die nette Inszenierung, guten Soundtrack und ein paar Arschtrittsszenen von Denzel Washington. Das ist alles, was ich zu sagen habe vor dem Spoiler. Ich werde dann nachher noch ein bisschen auf die Einzelheiten eingehen. Wie ist so die grobe Bewertung? Das deckt sich einigermaßen. Ein weiter negativer Punkt. Mila Kunis, sie ist schön zum Anschauen, aber das hätte es auch nicht gebraucht. Aber da kommen wir noch zu den Spoilers dazu. Gehen wir doch zu denen, wie ich meine. Gehen wir doch zu den Spoilern. Also das Buch ist die Bibel. Das ist ja nicht allzu groß. Ich habe es lustig gefunden, dass das immer so ein bisschen als Spoiler behandelt worden ist. In der Presse und so weiter. Dabei, also ich habe das eigentlich gedacht, bevor ich den Film geschaut habe, dass das Buch die Bibel ist. Das eine Buch, das Hoffnung bringt und alle kann beherrschen. Und genau. Der Gary Oldman möchte das um Macht ausüben durch Religion. Und der Denzel Washington möchte das zum Hoffnung bringen den Leuten. Es hat einen Atomkrieg stattgefunden. Nimmt man an. Das heisst immer nicht. Vor dem Krieg. Vor dem und Flash. Und das heisst vor dem Flash. Das heisst, es war hell. die Welt ist zerstört und das Buch soll jetzt hier also irgendwelche Hoffnung bringen. Irgendwo im Westen. Dass das die Bibel ist, ist ja klar gewesen. Hast du da die religiösen Untertöne, wie hast du die empfunden? Ist jetzt das eher pro oder, also es hat ja, der Gary Oldman macht ja da eigentlich recht den Punkt, dass man eben mit diesen Worten eigentlich Macht hat und die Leute kann versklaven, während dem der Denzel Washington. Ich habe es eher belustigend gefunden, also im Ernst, es war so ein bisschen satirisch, so ein bisschen gesellschaftskritisch gewesen. Macht sich aber in ein paar Szenen dann wieder lächerlich, das Ganze noch vor, also ich meine überlächerlich, über Satire rausgeht. Ich kann es mal, ja, etwas Neues kann man nicht sagen, aber und erfrischend auch nicht, einfach, du weißt, was ich meine. Also, wieder mal etwas anderes gewesen und ich finde es nicht so schlimm, dass das Ganze so religiös ausgerichtet ist. Hat dich das fest gestört? Nein, überhaupt nicht. Eigentlich. Ich meine, das sind alte Mythen und das ist super. Star Wars ist auch sehr religiös, wenn man es deutet. Wenn man es auseinandernimmt, ja. Alles eigentlich. Dann kommen wir zu einer Szene. Für mich in einem Haus. Wo Mila Kunis und Denzel Washington sind auf der Flucht, finden ein Haus und tada, da innen wohnt jemand. Wer wohnt da drinnen? Zwei Gruftis. Der Dumbledore. Der Michael Gambon mit seiner Frau. Ein altes Ehepaar, das noch Teetassen hat, trotz Apokalypse, wo dort schon wohnt seit dem Ende des Krieges, in dem sie sich von Menschen ernähren. Und das ist dann einfach nur noch Comedic. Also das ist nur noch... Das ist peinlich. Ich würde sagen, das ist nicht mal lustig, das ist einfach nur noch peinlich. Nein! Es war ein völliger Schnitt im Film. Also hat einen relativ ernsten Ton gehabt, der Film. Ähnlich zu vergleichen mit der Gruft des Hard Rain. Eigentlich, wenn du dich an den magst erinnern. Ja. Es hat so zwei Gruftis gehabt, die sich dann trotz Hochwasser in ihrem Haus verbarrikadiert haben und dann nachher der Slater ist dann dort mit dem Mini-Driver, kommt in genau das Häuschen und dann nachher, ja. Aber wir haben die einfach wahnsinnig gestört und rausgerissen. Ich weiss jetzt nicht, ob du die so extrem empfunden hast, aber... Nein, es hat aber wirklich nicht reingepasst irgendwie. Ja, es ist schon recht, ein echter Schnitt reingegangen. Einfach damit noch zwei Leute mehr können schiessen in der Schiesserei, ist das ja eigentlich gewesen. Mhm. Hätte es mir besser gemacht, wenn die Autos sie gesehen hätten, nachdem sie das Haus hinein geflüchtet wären und dann von ihnen geschossen hätten, so hätte man das können machen. Ja, das Hilfe-Zeug mit Menschenfresser. Überhaupt Action fast nicht vorhanden. Also die Trailers schneiden natürlich wieder alle Actions zusammen, das sind wir uns ja gewohnt. Aber es gibt eigentlich keine grosse Action, ist eigentlich. Eher wenig, ja. Er kommt einfach schleppend voraus. Es ist fast ein bisschen mühsames Movie. Ja, nein, irgendwas. Mir hat er nicht gepasst. Kommen wir zum Twist. Sie kommen also zu Los Angeles an. Der Bösewicht hat die Los Bibel. Los Angeles, wo ist Alcatraz? San Francisco, kommen Sie an. Entschuldigung. Das ist doch so eine schöne Brücke dort. Ja. Ja, das Golden Gate, oh, rot ist schlimm. Kommen wir jetzt an, fahren auf Alcatraz raus mit dem Bötchen, wo der Malcolm McDowell sitzt und sich ein Archiv aufgebaut hat und die Menschheit noch jetzt aufzubauen, hat schon den Koran aufgestellt und die Tora. Da fehlt eigentlich nur noch die Bibel. Es gibt aber eben nur noch eine, weil die nach dem Krieg ganz schön verbrannt worden sind. Und der Denzel sagt, er hat sie dabei, obwohl sie ja den Bösewicht bei sich im Lager hat. Es kommt aus, dass das eine blinde Bibel ist, die der Bösewicht hat. Er kann es nicht lesen. Und dass der Denzel Washington blind ist. Und was total Hoffenkäse ist, durch, wenn man an die Action-Szenen von früher denkt. Genau. Also da kann noch von hinten Leute präzise in Geschlechtsteil schiessen. Hände abhacken und... Schiesst von Hausdächerleuten oben runter. Ja. Wie zum besten Daredevils-Zeiten eigentlich. Also... Und dann nimmt er sich wieder auch dort wieder einige so Glaubwürdigkeit. Die ganze blinde... Jo. Also es geht nicht auf. Nein, es geht nicht auf. Ja. Er hat einfach einen Twist gebraucht und so. Ich habe es zwar witzig gefunden, dass er blind ist, aber wenn man darüber nachdenkt, also, was man vorher gesehen hat, muss man sagen, hä. Und dann auch, er diktiert am Schluss so Malcolm McDowell die ganze Bibel. Weil er hat ja das physische Exemplar nicht, sondern diktiert das Ganze auswendig. Und mir ist gleich, wie viele Tage er in diesem Zeug gelesen hat. Du kannst doch nicht so eine riesen Schinken einfach auswendig. Kannst du nicht Star Wars auswendig zu erzählen? Ja, doch, aber das ist ja immerhin das Drehbuch. Das ist noch, und ich würde immer noch einiges nicht wissen. Ja, unglaubwürdiger Schluss und ja, ich würde sagen, verschenkte Chance wieder mal, mit mal einen richtig guten postapokalyptischen Film zu machen. Ist einfach wieder so ein Fall von, jo. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt mehr enttäuscht gewesen wäre, wenn es gar keinen Twist gegeben hätte. Der Film hat es schon in der Halbzeit eigentlich verloren, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist nie Spannung aufgekommen, alles ist schleppend vorausgegangen. Ja, nur das Ambiente und so hat einigermaßen können packen, aber sonst war da nichts. Und der Denzel? Der Denzel spielt solid, aber mehr nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat einfach seine Präsenz, die er sich über die Jahre erarbeitet hat. Er ist halt nur ein hoher Bär, wenn er dort steht und das Messer zeugt. Aber sonst eigentlich, will ich nicht sagen, dass ich jetzt gross Mühe gegeben habe für das Ganze. Gibt dir das für Akira neue Hoffnung, weil ja die Hughes Brothers inszenieren? Oder würdest du sagen, nein, das Science-Fiction-Genre, das ist nichts für sie? Da würde ich es lieber der Wachowski nochmal geben, Akira. Da bin ich doch auch dabei. Also, alles in allem, Book of Eli, eine Enttäuschung. Die nächste hoffen wir, es wird besser. Ich weiß, dass es besser wird. Ich habe Shutter Island schon gesehen. Nächste Woche werden wir nämlich die besten Oscar-Momente besprechen. Die Aufreger, die Freude und Toto-Resultate werden wir diskutieren. Zudem gibt es zwei Reviews. Shutter Island und Alice in Wonderland 3D. Übrigens ja auch nicht mit 3D-Kameras gefilmt, sondern auch nachträglich postmortem noch dreidimensionalisiert. Aber ich freue mich drauf. Und ja, ich würde sagen, das wäre es gewesen. Ist wieder eine kleine längere Sache gewesen. Dann wünschen wir gute Kinozeit. Danke, bis zuhören. Bis nächste Woche. Und auf Wiedersehen. Und tschüss.